Umso mehr müssen wir aufpassen, dass wir, trotz bester Absichten, nicht selbst eine neue Vorgeschichte erfinden. Deshalb werden wir so transparent wie möglich den Gang der Forschung offenlegen und zeigen, wie archäologische Arbeit auf Hypothesen basiert, die durch neue Erkenntnisse bestätigt oder in Frage gestellt und modifiziert werden. Wissenschaft ist ein Erkenntnisprozess, nicht das Verkünden ultimativer Wahrheiten. Dabei konnten wir auf ein Netzwerk ebenso großartiger wie kritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen vertrauen. Wir sind ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Erlaubten sie uns doch, hier erstmals über ihre neuen Forschungen zu berichten. Deshalb folgen wir einmal mehr dem Ratschlag C. W. Cerams, der im erfolgreichsten Archäologiebuch aller Zeiten, Götter, Gräber und Gelehrte, die Parole ausgab, nichts sei spannender, als die Leserinnen und Leser denselben Weg wie die Wissenschaft nehmen zu lassen. Einer von uns beiden ist zwar als Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt auch Direktor jenes Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, in dem die Schamanin von Bad Dürrenberg die Besucher verzaubert. Damit zeichnet er verantwortlich für die neuen Ausgrabungen und die umfangreichen Nachuntersuchungen. Trotzdem werden wir in diesem Hörbuch immer wieder Ermittlern oder Reportern gleich unterwegs sein, um mit allen Beteiligten die neuesten Forschungsergebnisse zu diskutieren. Wir werden Sie hautnah daran teilhaben lassen. Die mutmaßliche Schamanin zog alle in ihren Bann. Auch hielt sie uns mit immer neuen, höchst erstaunlichen Erkenntnissen auf Trab. Ganz so, als ob sie endlich ihr Rätsel gelöst wissen wollte. Schließlich ist das selbst für einen Cold Case nach 9000 Jahren höchste Zeit.